WDR Fernsehen und in 1 Live. Meld uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine ersten Anruferinnen heute Nacht sind Rosi und Birgit. Guten Morgen, ihr beiden. Ich grüße dich von Herzen. Die Rosi ist 65, stimmt das? Jawohl. Und die Birgit ist 48. Jawohl. Die Birgit sitzt neben dir. Jawohl. Liebe Rosi, weswegen habt ihr angerufen? Also, ich habe mit der Birgit ein ganz großes Problem. Ich kann es nicht mehr ansehen. Die wird ausgenutzt. Die rennt jemanden hinterher. Sie begreift es nicht. Ich muss ja sagen, die hat 2 oder 3 Mal wollte sie sich das Leben nehmen. Ich kann dir erzählen, weil die begreift das nicht. Die liegt in den Mann, weißt du. Und was? Jetzt habe ich gesagt, Domian ist meine letzte Rettung und dann muss ich es aufgeben. Ich kann auch nicht mehr. Vielleicht erzählst du mal kurz, um wen es sich da handelt. Naja, die haben ein Jahr zusammen gewohnt und dann sind sie auseinandergegangen. Und jetzt geht das 5 Jahre immer hin und her. Und der pfeift und die rennt. Hat er keine Zigaretten, da ist er da. Hat er wieder nichts zu beißen, da ist er da. Mhm. Und er, weißt du was, der ist ja so feige. Er sagt ja nicht konkret, es ist Schluss. Nö, der hat 1000 Bratkartoffelverhältnisse. Du meinst also, der Typ, der nutzt die Birgit richtig aus. Finde ich, ja. Tanzt die auf der Nase rum. Ja. Und hat auch noch andere Frauen nebenher. Ja. So, jetzt gibst du mir die Birgit mal. Obwohl er ja sagt, das sind ja alles nur Freundschaften. Mhm. Aber weißt du, wenn eine Frau mit Haus und Hof birgt, aus einer Freundschaft? Nee. Habe ich nicht Domian, verstanden. Ich gebe dir die Birgit. Sag den letzten, habe ich nicht verstanden. Wenn eine Frau mit Haus und Hof, sag's nochmal. Er hatte da so eine Stelle gehabt, weißt du, und war auch wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Mhm. Und da hat die natürlich mit ihrem Haus dort gebürgt für ihn, ja. Ach so, die Birgit. Eine andere Frau. Eine andere Frau, okay. Aber das ist auch nur Freundschaft. Und das glaubt die Birgit, weißt du. So, jetzt gibst du mir die Birgit bitte mal, Rosi. Ja, ich schade, dass du aufhörst, Domian. Ja. Tschüssi. Jetzt reden wir erstmal mit der Birgit. Hallo. Liebe Birgit. Hallo. Jetzt hat ich gehe mal davon aus, dass Rosi deine beste Freundin ist. Ja, ja. Und ihr ein gutes Vertrauensverhältnis miteinander haben wir ja noch. Sehr gut. So, jetzt kritisiert die Rosi dein Verhältnis mit diesem Mann. Was sagst du denn dazu, dass sie diesen Mann so kritisch sieht? Ja, sie hat recht, aber ich will das ja nie sehen und nie wahrhaben. Ach, du sagst auch, sie hat recht. Sie hat schon recht, ja. Beschreib doch mal von deiner Seite aus diese Beziehung. Was ist das im Moment für eine Beziehung? Im Moment ist es gar keine mehr. Aber irgendwie ein bekanntschaftlicher Kontakt schon. War mal, ja. Ach, auch das nicht mehr? Ist nicht mehr, nein. Also keine Beziehung, nicht mal mehr eine Freundschaft. Warum schwindelst du? Rosi sagt, ich schwindel nie. Ja, wir haben ja keine Beziehung mehr in dem Sinne. Aber wenn der jetzt anruft und der reist, rennst du ihn. Okay. Okay, lassen wir mal langsam weitermachen. Also du sagst sogar selbstkritisch, Birgit, das ist keine Beziehung. Es ist irgendwie so ein Kontakt, der so übrig geblieben ist aus der Vergangenheit. Ne? So, kann man das, so kann man sagen. So ist es. Ne? Wie oft nimmt der denn zu dir Kontakt auf? Gar nicht. Er gar nicht. Aber du? Na, ich jetzt auch nicht mehr. Na gut, dann müssen wir uns ja gar nicht mehr unterhalten. Dann ist die Sache ja gelaufen. Hm. Oder wie? Die Briefe, die du ihm schreibst, nimmst du keinen Kontakt. Also? Wir haben doch keine Briefe mehr. Nein, da bin ich aufgelogen. Wann habt ihr denn das letzte Mal miteinander geredet, Birgit? Anfang des Monats. Und um was ging es da? Belanglose Sachen. Mhm. So, und wenn der sich jetzt bei dir nicht mehr meldet, wirst du dich dann auch nicht mehr melden? Nein, ich melde mich auch nicht mehr bei ihm. Ganz sicher? Ja. Das habe ich schon 100 Mal gehört. Jetzt sagt die Rosi im Hintergrund, das habe ich schon 100 Mal gehört. So, aber wenn er jetzt ankommt und sagt, liebe Birgit, ich brauche ein bisschen Kohle von dir, ich bin gerade ziemlich mau. Ja, ich kann dir nichts mehr geben. Ich habe ja selber nichts. Mhm. Dann gehst du zur Mama, holst das Geld und gibst es ihm. Ist das so? Nee, ich habe gesagt, du sollst ehrlich sein. Nein. Ganz im Ernst, Birgit, wie wäre das denn, wenn du merkst, der will wirklich Kohle haben, würdest du bei deiner Mutter oder bei irgendjemandem für ihn schnorren? Weißt du was, ich bin's, die Rosi. Ja, die macht sich zu. Sie sieht das nie ein. Ja, aber sie sagt ja, Rosi, sie sagt ja gerade, es gibt gar keinen Kontakt mehr. Keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe vorgestern von ihm gehört, dass er einen Zettel drin hatte wieder. Also, ich glaube, wir können uns das... Wie, dass er ein Viertel drin hatte? Was heißt das? Dass die Birgit einen Zettel bei ihm im Kasten geschmissen hat. Was ist ein Viertel? Ich weiß ja nicht, was draufgestanden hat. Ich gehe ja da nicht. Das war nie wahr. Frag ja da nicht. Obwohl, ich habe gedacht, jetzt du bist meine letzte Rettung, aber sie kann auch nicht reden, weißt du, die ist so zu und... Aber Rosi, du darfst die natürlich auch nicht überfahren, jetzt die Birgit. Mhm. Wenn die Birgit mir sagt, dass es keinen Kontakt mehr gibt, dann glaube ich ihr das erstmal. Und wenn sie zu mir sagt, ich Birgit, nehme auch keinen Kontakt mehr zu ihm auf, glaube ich ihr das auch erstmal. Mhm. Du glaubst es ihr nicht? Nein, weil ich schon viel zu lange anders erlebt habe und deshalb kann ich das nicht mehr glauben. Dann gib sie mir bitte doch nochmal. Und das war jetzt mein letzter Versuch und mehr kann ich ohne machen. Okay, dann gib sie mir doch netterweise nochmal. Wollt ihr bloß helfen? Okay. Ja. Ja, ich bin wieder dran. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Die Rosi sagt ja quasi, dass du jetzt hier im Gespräch... Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Und du belügst mich auch nicht? Ich habe auch keine Zettel geschrieben. Ja. Hä? Habe ich nicht gemacht. Und du lügst mich auch nicht an? Nein. Nee. Nein. Ist denn für dich wirklich die ganze Sache gegessen? Ja. Doch nicht so? Ich versuche auch jetzt jemand Neues kennenzulernen. Also, da hängt dein Herz schon immer noch ein bisschen an dem Typ. Ein bisschen schon noch, bisschen schon. Ja. Wer hat sich denn da eigentlich von wem getrennt? Keiner eigentlich. Ja, ist es so? Das ist es, ja. Ist es irgendwie so auseinandergegangen, oder wie? Ja, ne? Mhm. Mhm. Also, du hast für dich den festen Willen, davon wegzugehen. Ja, warum, hab ich. Warum eigentlich? Warum? Mhm. Ja, weil er mich nur ausnimmt, weil ich dahinter gekommen bin, dass er mich nur benutzt hat. Das ist dir alles klar. Das sagt deine Freundin ja auch. Ja. Mhm. Meine Mutti auch. Ja. Und Außenstehende auch. Ja. Wollte die ganzen Jahre nie wahrhaben. Wie viel Geld hast du dem eigentlich gegeben in all diesen Jahren? Weißt du das? Auch viel. Ne, ungefähr eine Summe. Hm. Weiß ich nicht, 250 Euro. Ja, obwohl du selbst auch sehr wenig Geld hast. Wie genau. Genau. Birgit, wenn du dir das jetzt so vorgenommen hast, dass das wirklich zu Ende sein soll, dann musst du es auch wirklich durchziehen. Ich meine, deine ganzen Leute um dich herum sind ja schon skeptisch, weil du immer wieder rückfällig geworden bist. Mhm. Aber offensichtlich hat dieser Mann dir nicht gut getan. Nein, hat er auch nicht. Ne? Das sagst du auch ganz offen von dir aus. Der tut mir nicht gut. Er hat mir sogar empfohlen, wenn ich wenig Geld habe, soll ich bitte anschaffen gehen. Mhm. Ja. Und dann, am nächsten Tag hat er gesagt, es war bloß im Spaß dahin geredet. Aber so ein Spaß war es gar nicht. Das sagt man nie einfach mal so zum Spaß. Mhm. Mhm. Mhm. Dann das würde ich sowieso nie machen, aber er hat es ausgesprochen. Aber das sagt ja auch schon sehr viel über den Mann aus, wenn er dir sowas sagt. Und dann würde er aber bestimmt auf der Matte stehen nächsten Tag und nach Geld fragen, wenn ich es machen würde, wenn ich ihn frage. Aber dann wäre der Erste, der da wäre und fragen würde nach Geld. Er braucht immer Geld. Ob es für Zigaretten ist oder für sein Auto ist oder... Mhm. Er braucht immer Geld. Also musst du jetzt wirklich dir vornehmen, absolut eisern zu sein. Ja. Und wirklich nicht mehr darauf anzuspringen, falls er doch nochmal kommt und irgendwas will. Du sagst einfach ein einziges Wort, nein. Reagierst am besten gar nicht darauf, wenn er dich anruft. Geh gar nicht ran. Er ruft mich ja nimmer an. Naja, ich sag mal nur so, ne? Falls irgendwas kommen sollte, dass du einfach von vornherein dir schon klar machst und dir das auferlegst, dass du nein sagst und auf Abstand gehst. Und dann wird die Rosi auf Ruhe sein und deine Mama auch. Ja. Liebe Birgit, in diesem Sinne hoffe ich, dass das jetzt doch bergauf mit dir geht und vor allen Dingen, dass du vielleicht einen netten neuen Mann kennenlernst. Bin auf dem Weg darauf. Und dann bist du ja weg von dem, wenn du dich nur verliebst. Du bist auf dem Weg, heißt, das heißt, du hast schon deine Fühler ausgestreckt? Ja, habe ich schon. Gibt es da schon einen, den du im Visier hast? Mhm, habe ich. Ja, das ist doch wunderbar. Was sagt die Rosi zu dem? Na, sie kennt ihn ja nicht. Ach so. Weiß ja nie. Aber ich merke schon, du hast eine gestrenge Freundin, die wird schon ein Auge auf dich werfen. Mhm. Liebe Birgit, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Lass die Finger von dem und schöne Grüße nochmal an deine Freundin Rosi. Danke. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Ihr könnt uns erreichen, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. Henry ist hier. Henry ist 29. Guten Morgen, Henry. Ja, hi Domian. Hi Henry. Schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Sag mal ein Stichwort, um was es geht. Geht um Drogenabstinent und also meine Therapie. Das heißt, du warst drogenabhängig? Ich bin jetzt gerade noch. Bist du gerade im Moment auch drauf? Ein bisschen. Was konsumierst du denn? Was nimmst du? Also ich habe mit 13, 14 angefangen, das Übliche halt, mit Marihuana etc. Ja. Und bin jetzt bis heute, 29 wie gesagt, da 14, 15 Jahre durchkonsumiert und bin jetzt gerade am Punkt, wo ich dich angerufen hatte und damit meine ganze Sache besiegeln wollte. Also mit 13 Jahren die Karriere, in Anführungszeichen, angefangen mit Cannabis und dergleichen. Was hast du denn so in den letzten Jahren konsumiert? Auch die harten Sachen, Heroin, Kokain? Genau, ja auch, ja. Also ich habe mit, wie gesagt, 13, 14 angefangen zu rauchen, Marihuana. Dann bin ich aufgrund... Bisschen deutlicher sprechen, verstehen wir dich. Achso, ja, dann jetzt besser? Ja, du musst schon sprechen, bevor ich sage, ja, jetzt besser. Was hast du denn heute zu dir genommen? Ja, ich habe mit 13, 14 angefangen, wie gesagt, Marihuana zu rauchen und okay, soweit waren wir schon. Dann habe ich, ja genau, und dann habe ich Depressionen etc. gehabt und dann bin ich umgeschwankt auf die ganzen Sachen, Amphetamine, Kokain etc. Okay. Harte Sachen. Genau, und ich habe... Frage war gerade gewesen, was du heute genommen hast, schon. Ach so, heute habe ich, ich habe genossen in Tegeln im Flughafen. Ich habe mich da auf der Terrasse gesetzt und war eigentlich 6 bis 7 Wochen clean, ne? Du warst 6 bis 7 Wochen clean und warst heute in Tegel am Flughafen, auf der Terrasse. Genau, ja. Und was hast du da gemacht? Ich habe die Flüge genossen, weil ich früher viel gereist bin, keine Ahnung was. Das habe ich mitgenommen. Okay, aber ich meinte jetzt nicht, was du dir angeguckt hast, sondern ich meinte, welche Drogen du heute genommen hast. Ja, gar nichts, außer 5 bis 6 Bier. Bier? Genau, ja. Okay. So, gab es mal eine Unterbrechung des Drogenkonsums seit dem 13. Lebensjahr? Ja, das war 2011, so in dem Jahr, da war ich in Österreich. Da habe ich eine Familie, da bin ich umhergetrennt und habe jemanden kennengelernt, der meinte, ja, du kannst da wohnen, etc. Bin ich da hingegangen und er hat gemeint, ja, du kannst hier mit auf dem Hof mithelfen. Er hatte eine Holzfabrik, beziehungsweise Tischlerei und da habe ich mitgeholfen. Hast du so zufällig kennengelernt beim Trampen? Ja, genau. Mhm. Ich bin da früher viel getrennt, mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und wie lange warst du denn in Österreich? Ja, knapp ein Jahr, ein und Vierteljahr. Okay, und in dieser Zeit hast du nichts genommen? Zu Anfang schon, also innerhalb von ein und Vierteljahr. Also ich sag mal, 8 Monate war ich clean. Also die haben mich unterstützt, die haben gesagt, okay, wenn du nichts kontinuierst und so, wir unterstützen dich, du kannst du Triathlon machen, keine Ahnung was. Ne? Aber das war so die einzige Zeit in deinem Leben, wo genau, du trocken warst, clean warst. Genau, genau. Warum warst du nie in einer Klinik? Ich war mehrmals, also ich war in den ganzen Jahren, ich habe mit 18 angefangen, mit 18 habe ich das erste Mal einen Entzug mitgemacht. Also einen normalen 14-wöchigen Entzug, wie man so schön sagt. Mhm. Und bis heute sind es 25, knapp bis 30 Mal. Ach du lieber Gott. Ja. Aber du hast den Entzug gemacht und bist dann sehr schnell wieder rückfällig geworden. Genau. Und jetzt war ich bei der AWO und habe mich da mit denen auseinandergesetzt und habe jetzt eine Langzeittherapie arrangiert. Mhm. Aber die Wartezeiten sind immens, ja, also zwischen 3 bis 6 Monaten. Und diese Zeit zu überbrücken ist super schwierig. Und deswegen meinte ich gerade, ich habe, eigentlich war ich super fit, 6 Wochen, 7 Wochen habe ich durchgehalten. Ja. Und heute habe ich ja in Tegel gesessen am Flughafen und habe wieder an meine alten Zeiten gedacht. Und bin dadurch wieder quasi rückfällig geworden. Ne? Aber, und ich wollte, aber ja? Ausschließlich mit Alkohol heute? Und ein bisschen gucken. Ja. Hey Mensch, du musst mir die Wahrheit sagen. Ich habe dich gerade gefragt, was hast du heute genommen? Da hast du mir gesagt, nur Bier. Also auch noch was anderes. Ja, entschuldige. Und ein bisschen, aber mehr auch nicht. Na gut, aber das ist schon schlimm. Ein bisschen ist schon ein bisschen zu viel. Ja, Kokain? Ein bisschen, ja. Also ne, eine. Shit, sowas. Ja, Domian. Wann fang... Aber ich arrangiere mich aber doch damit, oder? Weil ich ja sage, okay, ich bin, aber es ist halt schwierig, die Zeit durchzuhalten bis zu einer Therapie, verstehst du? Ja, verstehe. Weil ich schon. Die Wartezeiten sind immens lang. Ja. Okay, aber wann genau geht's jetzt bei dir los? Ja, das ist ja auch noch nicht mal vorhersehbar. Ne? Okay, also wir reden von 3 bis maximal 6 Monaten. Ja, Monaten. Okay, genau. Aber du hast schon Jahre verdaddelt in deinem Leben mit den Drogen. Genau. Das heißt, auf die 3, 4, 5 Monate wirst du jetzt noch aushalten können und müssen. Du darfst ja jetzt nicht wieder in die Flinte ins Korn. Ja, das darfst du nicht machen. Wenn du jetzt richtig absackst, ich glaube, dann kommst du gar nicht in diese Therapie rein, ne? Oder? Ja, also man muss halt vorher eine Woche oder ein paar Tage die Abstinenz nachweisen, um reinzukommen. Henry, sag mir doch mal, du hast jetzt so viel mir erzählt, wie du, was du gemacht hast in diesen Jahren. Gibt es einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung, Studium, ja, irgend sowas? Ja, klar. Was denn? Also ich habe normal meinen Abschluss gemacht, von der Schule, Realschulabschluss, habe meine Ausbildung gemacht und habe... Also was? Na gut, Konstruktionsmechanik. Mhm. Okay, und das hast du abgeschlossen auch? Ja, auch abgeschlossen, habe da aber nie weiter drin gearbeitet, weil ich immer geflüchtet bin nach der Trennung von meinen Eltern. Also ich war in England, Spanien, Italien, Portugal, keine Ahnung. Das ist natürlich nicht gut. Aber es ist gut, dass du einen Schulabschluss hast und es ist gut, dass du die Ausbildung auch abgeschlossen hast. Wollen wir mal das Gute sehen im Moment. Gut finde ich auch, dass du das eingefädelt hast, dass du in die Therapie kommst. Das sind alles selbst eingefädelt, ne? Ja, Kompliment. So, das sind schon mal ganz gute Sachen. Jetzt musst du alles in der Welt an Kraft in dir aktivieren, Henry, dass du das aushältst, sauber zu bleiben, bis die Therapie anfängt. Ja, wie gesagt, das ist halt schwierig. Ja, egal, scheißegal, es ist halt schwierig. Mensch, du bist 30 Jahre alt. Du hast dein bisheriges Leben hast du in die Tonne getreten, ist dir klar. Komplett. Aber das ist traurig, aber das ist auch noch keine Katastrophe, denn hast ja noch eine große Chance, das Ruder rumzureißen. Und das musst du jetzt machen. Du lebst in Berlin, höre ich, ne? Ja. Ja. Wir werden uns jetzt mal schlau machen und mal ein bisschen gucken, wo du dir für diese Zwischenzeit noch ein bisschen Unterstützung holen kannst. Ja, das ist ja halt die Schwierigkeit, ne? Da ich ja nicht alleine... Ich weiß. Also mit Unterstützung und mit gutem Willen deinerseits musst du das schaffen. Was sind deine Pläne? Wir beide spinnen jetzt mal. Was sind deine Pläne, wenn du das jetzt schaffst, wenn du dann die Therapie gemacht hast und danach? Was sind deine Pläne? Wünsche? Ja, das ist, wurde mich auch schon gefragt. Ne? Ich habe einen super soliden Job. So. Eigentlich frage ich mich, warum willst du da nicht hier weiterarbeiten? Ich sage aber, für mich ist es nicht die Erfüllung. Ich möchte halt Leuten eventuell, weiß ich, weiterhelfen, die, wo ich halt im Dreck gesteckt habe, denen halt da weiterhelfen. Ja, finde ich eine plausible Idee. Und wenn du das schaffst, also, aus diesem Sumpf rauszukommen, bist du ein sehr ernsthafter Ansprechpartner für Leute, die im Sumpf noch sitzen. Die nehmen dich ernst. Wenn du diese nächsten Schritte geschafft hast, dann musst du alles daran setzen, dass du eine Umschulung machst. Dass du irgendwie in den sozialen Bereich... Was heißt Umschulung? Naja, dass du in den, was heißt Umschulung heißt, dass du einen neuen Job planst, in einen neuen Bereich reinkommst, in den sozialen Bereich. Das fällt ja nicht vom Himmel, das musst du alles dir erarbeiten. Wenn du das willst. Ja, auf jeden Fall muss ich mir, vor allen Dingen, weil die ganzen Jahre auch, ich habe ja die ganzen Jobs, die ich vorher hatte, ich hatte vorher auch super Jobs, aber die hier alle durch die Sachen halt, durch Alkohol, Drogen etc. Verschossen, ne? So. Wie man so schön sagt. So, Henne, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an und gucken mal, ob wir dir noch ein paar Sachen in die Hand geben können in Berlin, damit du Unterstützung hast für die nächsten Monate. Aber die Hauptarbeit musst du machen. Wenn du das nicht willst, können da tausend Leute dich unterstützen. Das ist mir schon bewusst. Ja. Das ist mir vollkommen bewusst. Ja. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und drück dir die Daumen, dass du es schaffst. Ja. So, jetzt legst du bitte auf und du wirst von der Magdalena angerufen, okay? Ach so, okay. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne, Henny. Alles Gute. Mach's gut, ja. Ja, du auch. Tschüss. Wir machen weiter mit Timo. Timo ist 26. Guten Morgen, Timo. Hallo, Domian. Hallo, Timo. Grüß dich. Was ist dein Thema? Ich wollte dir von meinem letzten Weihnachten erzählen. Ach, vom letzten Weihnachten? Ja, ich habe schon mal im Januar versucht anzurufen, bin aber nicht durchgekommen. Und ich dachte, jetzt probiere ich es einfach nochmal. Jetzt bin ich aber gespannt. Genau, dazu aber erstmal eine Vorgeschichte, und zwar ist es seit Jahren, also seit, ich glaube mindestens seit ich 15 bin, bei uns zu Hause üblich, dass meine Mutter, wenn wir Besuch haben, oder wenn ich Besuch habe, wenn die Besuch haben, was auch immer, dass meine Mutter es wahnsinnig lustig findet, ihr Sexualleben vor allen Leuten auszubreiten. Das ist ungewöhnlich, dass Mütter das machen. Ja. Was hat sie denn für ein Sexualleben, für ein spannendes, dass sie das erzählt? Keine Ahnung, meine Mutter ist verheiratet mit meinem Stiefvater. Mhm. Und dann erzählt sie halt irgendwie, wenn wir Besuch haben, dann sagt sie beispielsweise so, und wenn der Besuch gleich weg ist, dann nehme ich mir den Volley hoch mit aufs Zimmer und dann gehen wir poppen. Mhm. Oder dann erzählt sie von seiner Penislänge. Ich möchte das überhaupt nicht wissen. Das sind alles Sachen, das belastet mich total. Sie erzählt von seiner Penislänge. Richtig, genau. So im Scherz. Ich weiß nicht, wie lang das Ding ist. Ich möchte es auch überhaupt nicht wissen. Aber sie sagt das dann halt allen. Und wenn ich dann betreten tue und sage, es ist mir mega unangenehm, dann macht sie sich darüber auch noch lustig. Wie alt ist deine Mutter? 55. Mhm. Ja. Und das war schon immer so? Das ist schon lange so. Mhm. Das war mit meinem alten Vater nicht so. Ihm war das, glaube ich, auch eher unangenehm. Der hat sich dann eher zurückgehalten. Aber ich glaube, bei ihr war das halt schon immer so vorhanden. Ist das denn Wolli nicht auch unangenehm? Nee. Nee, der findet das gut. Nein, der ist genauso. Und erzählt sie dann auch noch von irgendwelchen Praktiken, die im Bett ausprobieren oder praktizieren? Hin und wieder mal. Also es kommt durchaus mal vor. Ich merke, dir ist es richtig unangenehm, das überhaupt zu erzählen, ne? Das ist mir super unangenehm. Mhm. Ich versinke dann auch eigentlich immer unterm Tisch, aber statt dann irgendwie zu sagen, ja komm, wir lassen es jetzt mal, der Timo mag das nicht, kommt dann, oh, guck mal, der Timo, der mag das ja überhaupt nicht hören, ne, wenn ich so mache, ne? Und dann kommen halt nochmal zwei Dinger. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe eine große Schwester. Was sagt die denn dazu? Also die mag das jetzt auch nicht, aber die kann das besser wegstecken, habe ich das Gefühl. Die kann das besser ignorieren. So, jetzt zu Weihnachten. Nee, noch nicht. Ja, noch nicht. Es gibt noch eine andere Praktik, die auch alle lustig finden, außer mir, habe ich das Gefühl. Und das ist, mich auf mein Übergewicht hinzuweisen, indem mir an die Brust gegriffen wird und Specktitten gesagt wird. Moment, du bist übergewichtig. Ich bin übergewichtig, ja. Und man greift dir an die Brust und sagt Specktitten. Guck mal, du hast ja Specktitten und deine Specktitten und. Und wer macht das? Die Mutter? Hauptsächlich mein Stiefvater, aber meine Mutter lacht halt drüber. Das ist ja ungehörig, sowas. Das ist eine absolute Grenzübertretung. Finde ich auch. Ich habe noch nie drüber gelacht. Ich sag seit jeher, ich find's nicht lustig, ich mag das nicht und es, ja, komm. Mhm. Ja. Und das kommt immer wieder und immer wieder vor. Naja, ich wohne seit 8 Jahren nicht mehr zu Hause. Ich bin 400 Kilometer weggezogen. Na gut, aber wenn du sie besuchst, kommt das immer wieder vor. Nicht immer, aber immer öfter, ja. Also sagen wir mal, bei jedem zweiten Besuch passiert sowas. Und diese Sexgeschichten immer, wenn Besuch da ist. So, jetzt kommen wir zu Weihnachten. Weihnachten war es letztendlich genau dasselbe. Da sind wir zu den Eltern von meinem Stiefvater gefahren an Heiligabend. Ich hatte eigentlich vor, vom 23. bis zum 27. zu bleiben. Und sind zu den Eltern von meinem Stiefvater gefahren. Und das war dann auch so erstmal ein schöner Abend. Und dann sind wir alle gemeinsam ans Essen gegangen. Also die Eltern von meinem Stiefvater sind schon sehr alt. Also an die 90 kommen die jetzt schon. Mhm. Und irgendwie beim Essen, ich weiß leider nicht mehr, was die Geschichte war, aber meine Mutter fing dann wieder an mit, ja, und damals, sie hat irgendwas erzählt mit meinem Vater. Damals mit dem Günni habe ich ja auch. Mhm. Beim Essen. Und das war mir super unangenehm und es wurde auch wieder, also ich weiß nicht, wenn ich in die Gesichter der Leute sehe, ich glaube einfach nicht, dass alle das lustig finden. Ich sehe die Gesichter der Leute und dann ist das so ein betretenes Lachen. So, man muss ja lachen, man kann ja nicht. Das heißt, die alten Leute werden das wahrscheinlich überhaupt nicht lustig finden. Ich glaube, die kriegen das gar nicht mehr wirklich mit. Okay. Was geschah weiter? Was geschah dann weiter? Dann kam es irgendwann, ich war betreten, mir war es unangenehm, aber wir haben dann weitergegessen und dann auch wieder normale Gespräche aufgenommen. Und dann kam es zur Bescherung, eine Stunde später ungefähr, und ich habe meinen Eltern das Geschenk gegeben und mein Stiefvater stand auf, wollte mich in den Arm nehmen, sich bedanken und natürlich, statt dass er mich in den Arm nimmt, kam der Griff an die Brust. Mhm. Und er fand es super lustig. Mhm. Und ich war wirklich wütend, weil auch das davor mich schon echt genervt hatte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, nee, so, dann kriegst du halt dann brauchst du dich auch nicht bedanken. Dann sagt er, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt nehme ich in den Arm. Nein, das ging dann 5-mal hin und her. Ich habe gesagt, nein, er hat gesagt doch. Und er hat dann letztendlich keine Umarmung gekriegt von mir. Mhm. Von dir? Ja, ja, genau. Mhm. Ich habe ihm das dann verweigert. Mhm. Ich war auch echt wütend und für mich war der Abend im Prinzip schon gelaufen. Mhm. So, das Problem ist, dass die Eltern von meinem Stiefvater irgendwie 100 Kilometer von meinem Elternhaus weg wohnen. Das heißt, ich kann dann nicht mal eben nach Hause fahren. Ich muss dann warten, bis der Abend Weil die Stimmung erstmal hin. Bei mir auf jeden Fall. Mhm. Und soweit mein Stiefvater hat am nächsten Morgen dann vorgeworfen, dass ich die Stimmung von allen runtergezogen habe, weil ich genervt war. Genau, dann ging der Abend, ich habe es dann noch irgendwie hingekriegt, das irgendwie alles zu ignorieren, einen schönen Abend gehabt zu haben und wir sind nach Hause gefahren, ich habe dann aber nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen, ich war dann ziemlich genervt und ich habe bis 3 oder 4 Uhr nachts wach gelegen, weil ich irgendwie nicht wusste, was machst du jetzt, wie gehst du damit um? Du bist so genervt, das passiert seit Jahren, keine Ahnung, das ist ja, ich möchte ja nichts Besonderes, ich möchte ja nicht, dass meine Mutter mir 500 Euro gibt, ich möchte, dass meine Mutter irgendwie respektiert, also ich einfach diese Grenzüberschreitung nicht haben möchte. Also das war jetzt die Geschichte von Heiligabend, dass der Stiefvater wieder dir in die Brust gekniffen hat. Richtig, genau. Also, Timo, hast du aber mein volles Verständnis. Ich finde es unglaublich, dass der das macht. Das ist auch, das macht man auch nicht aus Scherz. Das kann man vielleicht einmal unter den besten Freunden mal machen. Aber auch dann ist das schon vielleicht ein bisschen grenzwertig. Nur wenn man weiß, der andere findet das auch lustig. Ja. Das macht man nicht. Und ich kann dich auch komplett verstehen, wenn deine Mutter da ständig über ihr Sexleben redet, dass du keinen Bock hast, das zu hören. Und sie weiß es und sie nimmt auch keine Rücksicht darauf. Das finde ich so dreist irgendwo sogar. Wieso nimmt sie da keine Rücksicht drauf, wenn du sagst, ich möchte das auch gar nicht, dass wir darüber ständig reden? Das kannst du alleine reden, wenn du mit deinem Wolli zusammen bist, aber nicht mit uns hier. Ja. Naja, wenn ich ihr das sage dann und irgendwie danach nochmal anspreche, Mama, das ist mir unangenehm, dann sagt sie, ja, das ist mein Humor. Du kannst mir meinen Humor nicht nehmen, kannst meinen Humor nicht von mir fernhalten. Aber alles Leben besteht aus gegenseitiger Rücksichtnahme und wenn man merkt, dass man dem anderen dazu nahe tritt, dann schraubt man den eigenen Humor halt auch mal ein bisschen zurück. Finde ich völlig normal. Ich würde daraus nur die Konsequenz ziehen, dass ich mich da nicht mehr so oft sehen lassen würde, auch wenn es die Eltern sind. Also am Tag drauf, wie gesagt, ich habe bis 4 Uhr nachts wach gelegen. Ich habe auch noch in der Facebook-Gruppe den Leuten das erzählt und wusste halt nicht sehr, was soll ich jetzt machen. Mhm. Und ich habe allen gesagt, am liebsten würde ich nach Hause fahren. Mhm. So eigentlich war geplant, dass ich bis Sonntag, bis zum 27. bleibe. Ich habe gesagt, nee, ich will nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Und alle haben gesagt, du, wenn das, fahr nach Hause, tu dir das nicht an. Mhm. Ich habe die dann am nächsten Morgen, habe ich beiden gesagt, ich würde gerne mit euch reden, habe ihnen das erzählt, wie meine Sicht des Abends war. Da kam dann, also meine Mutter sagte, warum, meine Mutter fragte mich dann, warum ich ihr dann Weihnachten immer ruinieren müsse. Mhm. Und mein Stiefvater hat sich entschuldigt, aber er hat gesagt, es tut mir leid, aber du machst ja selber immer dies und das. Was wirft er dir denn vor? Also in dem konkreten Moment meinte er, dass ich halt durch meine Stimmung allen den Abend ruiniert hätte. Oder die schlechte Stimmung kam ja erst, nachdem er dir in die Brust gekniffen hat. Diese Paradoxien erkennen die offenbar nicht. Hm. Timo, dann würde ich mich da, wie gesagt, zurückziehen. Nächstes Jahr Weihnachten vielleicht ein paar Stunden hinfahren, so, aber dass du dann am Abend wieder wegfahren kannst. Also das wird nicht passieren. Ich möchte mir nicht ein drittes Mal, nicht nochmal vorwerfen lassen, dass ich ein Weihnachten ruiniere. Dann bist du halt dieses Weihnachten mal nicht da. Ja, genau. So, vielleicht werden sie dann auch ein bisschen vorsichtiger dir gegenüber. Ich verlange halt echt nicht viel. So, ich habe immer das Gefühl, mir wird vorgeworfen, ich verlange irgendwie, dass meine Mutter komplett aus dem Weg geht, um mir alles recht zu machen. Nee, also wenn es sich auf die Sachen beschränkt, die du mir gerade erzählt hast, finde ich wirklich, dass es eine Frage des Respektes ist, dass man sich dann etwas zurücknimmt. Ja. Und in die Brust kneifen, also. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich eh Probleme damit, dass du übergewichtig bist. Ich finde es komplett erniedrigend. Ja, total. Erniedrigend. Klar. Wie viel wiegst du denn überhaupt? Oh, gute Frage. Irgendwas Dreistelliges. Wie groß bist du? Ich bin 1,85. Ja. Warum bist du denn so? Warum bist du so übergewichtig? Oh, ich esse zu gerne. Es ist aber, das Ding ist, es stört mich eigentlich auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich mich komplett unwohl fühle, nur wenn ich darauf reduziert werde, dann ist es halt so, dass ich mich, auch ich fühle mich dann verarscht, weil aber, ich mir dann denke... Aber da, denk du mir dann, gar nicht, da du mir gar nicht genau sagen möchtest, wie schwer du bist... Weil ich keine Waage habe. Ach komm, erzähl mir nichts. Nee, ich habe keine Waage. Du hast keine Waage und weißt nicht, wie schwer du bist? Ich habe mich bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gewogen. Reden wir von 110 oder 180 Kilo? Nee, 110, 120, 110. In dem Bereich wird es irgendwo liegen. Ja. Warst du immer schon übergewichtig? Ich hatte immer schon eine Plauze, aber es hat sich auf jeden Fall, also in der Pubertät auf jeden Fall verteilt. Soll's so bleiben? Also ich fahre Fahrrad, ich gucke, dass ich nicht irgendwie komplett auseinandergehe. Hm. Aber wie gesagt, solange ich nicht drauf reduziert werde, so ich habe andere Qualitäten, mit denen ich glänzen kann. So. Hm. Ja? Timo. Du hast meine Sympathie und meine Solidarität. Ich finde, du sollst dich da zurückziehen und auch ein bisschen lernen, dir gegenüber respektvoll aufzutreten. Also ich habe seit Weihnachten nichts mehr von denen gehört. Oh, das ist aber lange. Ja, ich warte, also ich bin offen für ein Gespräch, aber ich warte halt darauf, dass die den ersten Schritt machen. Ich bin da nicht bereit zu. Okay, kannst ja noch ein bisschen warten. Irgendjemand hat ja bald Geburtstag vielleicht und dann meldest du dich. Ja. So könnte man es machen. Lieber Timo, alles Gute wünsche ich dir. Domian, ja. Kann ich eine Karte haben von dir? Sehr gerne. Dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss, Timo. Ciao, Domian. Mach's gut. Patricia, 45. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Patricia. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. So. Über was reden wir? Ja, also bei mir ist, ich habe ein Problem, und zwar bei mir ist Krebs festgestellt worden. Mhm. Und das ist ein ziemlich seltener Krebs, der heißt Gist. Wie heißt der? Gist, das ist wie Gist. Geist, nur ohne E. Gist. Ah. Und was ist das für ein Krebs? Das sind gastrointestinale Stromatumore. Und zwar, das sind so Tumore gewesen bei mir am Magen. Mhm. Ganz große, relativ groß, und zwar so ungefähr einmal 6x6x6 Zentimeter, mhm. Und der andere war so 5x4x3 Zentimeter, und weil das schon so groß und fortgeschritten war, musste mir halt der Magen entfernt werden im letzten Monat. Mhm. Und da wurde die Speiseröhre praktisch an den Darm, mhm. Ich glaube am Dünndarm ist das, dann direkt dran genäht. Mhm. Und mir geht's auch relativ gut, also ich fühle mich jetzt auch schon besser. Ich kann zwar immer noch schlecht essen und alles, aber ich habe halt immer noch keine Ergebnisse vom Krankenhaus bekommen, wie es weitergeht für mich. Und ich laufe da immer hinterher und ich finde einfach keine Lösung. Aber deine Kollegin hat mir jetzt schon gesagt, was ich machen könnte, wo ich nochmal anrufen könnte. Mhm. Und das versuche ich nochmal, weil ich bräuchte jetzt noch eine Chemotherapie oder irgendwas. Und das erklärt dir das Krankenhaus nicht, wie das weitergeht? Nein, die sagen immer, uns liegt nichts vor, wir können uns da nicht, wir haben nichts vorliegen, wir gucken nochmal, und immer wenn ich anrufe, sagen sie wieder, nee, da liegt immer noch nichts vor. Und das ist ja schon. Moment mal, was bedeutet das, da liegt nichts vor? Also, das heißt, also die haben ja den Magen entfernt und die Tumore, mhm. Und die machen dann eine Biopsie oder so eine histologische Begutachtung, mhm. Ja. Oder so Tests. So ein Testverfahren, mhm. Dass die rausfinden, zum Beispiel, die müssen rausfinden, was für ein Risiko ich habe, neu zu erkranken. Das ist so die Mitoserate, ja, okay. Wie oft sich die Zellen teilen, mhm. Und solche Sachen. Mhm. Und das liegt denen halt immer nicht vor. Und ich habe nur einen Teil bekommen bei der Entlassung. Und dieser abschließende Bericht, der so wichtig für mich ist, um zu wissen, wie es weitergeht, den geben sie mir einfach nicht. Ne? Hast du den Eindruck, dass das Krankenhaus überfordert ist mit dieser Krebsform? Ja, ich dachte eigentlich, das ist ein gutes Krankenhaus, weil das hier eine große Klinik ist, hier in Hannover. Ne? Mhm. Aber die melden sich einfach nicht, und ich bin halt so allein gelassen, und ich will ja halt leben. Patricia, dann würde ich ganz schnell meine Unterlagen anfordern. Sie müssen das ja dir rausgeben. Ja. Und würde ganz schnell einen Termin bei einer anderen Universitätsklinik machen. Ja. Du kannst das ja mal ein bisschen recherchieren, dann können wir dir ja gerne gleich nochmal bei behilflich sein. Ja. Wer vielleicht da herausragend ist, und dann würde ich da hingehen und mich richtig beraten lassen. Das ist ja kein Zustand, man ist Krebspatient und wird nicht ausführlich beraten von der zuständigen Klinik. Ja, ich habe das Gefühl, die sind halt alle so, das war ja in der Chirurgie, wo ich behandelt wurde, dass die alle so viele Patienten haben, dass die halt keine Zeit für einen haben, ne? Mhm. Ja, gut, aber das geht ja nicht an. Du bist Krebspatientin, hast einen großen Eingriff hinter dir. Ja. Und weißt gar nicht, wie es weitergeht. Ob man noch eine Chemotherapie zum Beispiel macht. Ja, deshalb. Und das ist ja so wichtig, ne? Und je länger man wartet, umso schlimmer, umso mehr habe ich halt Angst, dass wieder was auftritt. Natürlich, aber natürlich. Ja. Wie hast du denn überhaupt das bemerkt, dass da was nicht stimmt in deinem Magen? Ja, das hat immer so, irgendwie, das war so, als wäre da irgend so ein Widerstand oder wird irgendwas reiben im Bauch. Mhm. Und dann dachte ich immer, weil ich habe da so einen Zwerchfellbruch, dass was nach oben gerutscht ist. Mhm. Dass einfach in eine Darmschlinge oder irgendwie so, man sagt ja dann, dass öfter mal was einklemmen kann oder so. Das ist bei mir halt angeboren, und da habe ich mir nichts Böses bei gedacht, ne? Und so kam das dann in die Gänge. Dann hat man dich untersucht und dann kam da... Ja, mein Arzt hat zuerst gesagt, ach, das ist sicher was mit dem Magen, aber wenn Sie wollen, dann können wir noch mal gucken, beim Ultraschall, bei einem anderen Doktor in der Praxis. Und dann bin ich da auch hingegangen, und er hat gleich gesehen, dass da so große Tumore waren. Der hat dann nur gesagt, Raumforderung. Und dann hatte ich schon Angst gekriegt. Dann habe ich schon gewusst, das ist was Bösartiges wahrscheinlich. Was hast du gesagt? Raumforderung? Raumforderung. Das bedeutet? Das ist einfach, dass man irgendwas auf dem Ultraschall sieht, was man nicht einschätzen kann. Also, und dann hat er zuerst, also stand das auf einer Überweisung, da stand dann drauf, ja, Raumforderung, Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und dann dachte ich schon, dass das Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, ne? Mhm. Und das ist auch, dieser eine Tumor ist halt so in der Bauchspeicheldrüse eingewachsen gewesen, dass die auch zur Hälfte entfernt werden musste. Wie ist das überhaupt für dich gewesen? Du bist 45 Jahre alt und kriegst dann so eine Hammerdiagnose. Ja. Wie traurigerweise viele andere Menschen auch. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe gar nicht groß überlegt. Also ich habe nur immer gedacht, ja, was kann ich jetzt als nächstes machen? Mhm. Kann ich noch überleben oder muss ich jetzt sterben? Ne? Mhm. Also man ist dann nur so automatisch. Ja, man ist dann kommt in die Mühle dann rein und... Ja, ja. Jetzt ist der Magen komplett entfernt, wie du es gerade beschrieben hast. Du sagst, eigentlich geht es dir ganz gut, nur mit dem Essen funktioniert das nicht richtig. Wie isst du denn? Wie viel kannst du essen? Also ich war jetzt in der Anschlussheilbehandlung in der Reha-Klinik. Mhm. Und da haben die uns, also allen Leuten, die da so was Ähnliches haben, halt erklärt, dass man so 6 bis 8 kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt aufnehmen sollte. Wie klein müssen denn diese Mahlzeiten dann sein? Ja, die sagen, das ist für jeden unterschiedlich. Also es gibt manche Leute, die können gleich ein halbes Mittagessen essen, die schaffen das. Mhm. Aber bei mir ist das nicht so. Also ich esse zum Beispiel morgens dann so ein Knäckebrot mit was drauf, aber ich mag auch im Moment keine Marmelade mehr, sowas Süßes nicht, sondern zum Beispiel so Putenbrust oder sowas, also sowas Mageres. Mhm. Mit Butter und dann muss man immer so ein Enzym dazu nehmen, das heißt Kreon. Mhm. Und das muss man aufmachen. Das ist so eine Kapsel, die muss man öffnen, weil ich ja keinen Magen mehr habe, keine Säure, die Kapsel zerstören kann. Ne? Mhm. Und das Enzym, das braucht man zur Fettverdauung. Also ist das Essen auch kompliziert? Ja, genau. Man muss da immer so eine Kapsel dazu nehmen halt. Ne? Das heißt, du isst relativ wenig. Ja, also im Moment ist es so, weil wenn ich jetzt so ein Knäckebrot gegessen habe und vielleicht noch ein bisschen Quark, wenn ich das oder so ein Joghurt mit Kompott, also man darf auch keinen frischen Salat oder sollte man erstmal nicht essen, weil das sonst so zu Blähungen führt. Mhm. Wenn ich das gegessen habe, dann ist mir meistens schon richtig, bin ich richtig voll. Mhm. Dann wird mir schon schlecht und dann kann ich einfach auch nichts mehr essen. Und wie ist das mit Trinken? Ja, trinken soll man erst so eine halbe Stunde nach den Mahlzeiten oder Viertelstunde oder also obwohl ich immer gern noch dazu trinke oder auch um diese Tabletten überhaupt runterzukriegen, diese Pillen diese kleinen Kügelchen. Aber man soll das eigentlich nicht, weil man dann weniger aufnehmen kann zum Essen. Da musst du doch spindeldürre mittlerweile sein schon. Nö, ne? Also es geht, weil ich habe so eine Zusatznahrung in der Klinik gekriegt, aber ich weiß jetzt nicht, ob mein Hausarzt das verschreiben könnte im Moment, weil ich hatte ja auch ein bisschen Übergewicht, deshalb ist es noch nicht so schlimm. Also da schmilzt das Fett so ein bisschen weg. Also im Moment gar nicht so schlecht. Nein, im Moment ist es noch nicht schlimm für mich. Also die sagen auch, nach einem halben Jahr wird sich das wahrscheinlich wieder einpendeln. Mhm. Dass der Körper sich so dran gewöhnt hat und der Darm auch mehr so die Funktion übernimmt. Und der Darm kann das wohl auch irgendwie lernen mit der Nährstoffaufnahme. Mhm. Und plus dieses Kreon oder so, das muss man halt immer dazu nehmen. Ne? Das ist dann nicht so sehr angenehm. Nee. Bist du in einer Beziehung? Nein, ich bin alleine. Ja. Ja. Patricia, also auf die Grundfrage zurückzukommen, such dir eine neue Klinik. Ja, ja, finde ich schon. Das ist so ein wichtiger Punkt und da muss man als Patient aufgeklärt werden. Ja. Und wir gucken mal jetzt, ob wir dir da noch ein bisschen behilflich bei sein können. Du wohnst in einer Gegend, wo es sicher im Umfeld gute Kliniken gibt, die man empfehlen kann. Oh, das wäre super. Patricia, das machen wir. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich nochmal an und wir versuchen. Wir geben unser Bestes. Oh, vielen Dank. Alles Gute und danke, gute schön Besserung. Dir auch. Ich Tschüss. Noch einen schönen Abend. Ne? Danke. Ciao. Tschüss. Patricia war das. Und es geht jetzt gleich weiter mit dem Marius. Der ist 26. Guten Morgen, Marius. Hallo. Hallo, Marius. Um was geht's bei dir? Hi. Ja, ich habe ein teures Hobby und zwar habe ich einen Golf 5 R32. Den habe ich auf Biturbo umgerüstet. Hey. Ja. Und ein Autofreak. Ja, könnte man so sagen. Also der geht schon gut nach vorne, der Koffer. Wie viel PS hat er? 600. Boah! Ist das erlaubt? Ja, Grauzone, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, so viel ist jetzt nicht, Also das, was man macht, ist erlaubt, aber das kostet halt auch viel Geld, das beim TÜV abnehmen zu lassen. Und deswegen habe ich das gelassen. Aber so wie du deinen Wagen jetzt hast, der ist vom TÜV abgenommen? Oder wie? Ja, weil ich erst TÜV gemacht habe und dann alles umgebaut habe. Also ist er jetzt nicht vom TÜV abgenommen? Ja, so doch. Der hat noch anderthalb Jahre TÜV, aber ist halt was dazugekommen. Also ein bisschen was habe ich da dran gemacht. Und das ist eigentlich nicht erlaubt, was du dazu jetzt getan hast? Ja, könnte man so sagen. Das heißt, wenn sie dich jetzt fassen, dann bist du dran? Ja, schon, ja. Wie viel PS hatte der denn, als der TÜV noch reingeguckt hat? 250. Und jetzt hast du 500? Nee, 600. 600? Ja, ja. Entschuldigung. Also vermute ich, der war jetzt noch nicht auf dem Prüfstand. Wozu braucht man 500 oder 600 PS? Ja, brauchen tut man das jetzt nicht unbedingt. Das geht eher so um den Spaß. Wenn ich da drin sitze in einem Auto, dann gehen bei mir alle Lichter aus und ich sehe nur noch die Straße und gebe Gas. So. Wie schnell fährst du mit dem Wagen? Also das Höchste, was ich bis jetzt geschafft habe, waren 300. Boah, ich weiß aber gar nicht da mehr. Ab 300 ist das halt unverantwortlich, weil dann könnten die, das sind nicht die richtigen Reifen dann für mehr. Also könnte auch mehr, glaube ich. Ich finde schon 200 unverantwortlich für einen Golf. Wieso? Ich finde 200 generell unverantwortlich. Okay. Ja, aber wenn Autobahn frei ist und... Nee, ich bin für generelles Geschwindigkeitsverbot auf deutschen Straßen. 130 und kein Kilometer mehr. Okay. Ich bin Autofreund, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin großer Autonarre. Aber ich sehe einfach zu viel Unglück und zu viel Leid auf den Straßen. Was bedingt es durch zu schnelles Fahren? Wenn du so rast, das weißt du selbst, muss ich dir nicht sagen. Wenn du eine Zehntelsekunde nicht genau aufpasst, ist das Unglück geschehen. Okay, oder wenn jemand anders einen kleinen Fehler macht, wo du gar nicht schuld dran sein kannst, kannst du aufgrund der Geschwindigkeit nicht adäquat mehr reagieren. Ja, das stimmt schon. Also ich gehe mit dem ja auch ein paar Mal auf die Rennstrecke, dann lasse ich mich noch ein bisschen aus. Okay, das finde ich völlig in Ordnung. Wenn du auf die Rennstrecke gehst und deinen Spaß da hast, alles in Ordnung, aber nicht auf der normalen Autobahn. Ja. Wie viel Geld hast du in das Ding schon reingepumpt, so mit allem drum und dran? 30.000. Boah. Ungefähr. Ja. Seit wann bist du so? Und 20.000 für die Karre. Wie sieht er aus? Ja, der ist olivgrün, also matt, gut tiefgelegt, also im Parkhaus komme ich damit nicht mehr mit hoch. Mhm. Ja. Olivgrün finde ich ziemlich scharf. Ja, ist auch schick. Mhm. Ja. Das heißt, du butterst, was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ja, ich mache derzeit noch eine Ausbildung zum IT-Kaufmann. Okay, das heißt, so viel Kohle hast du nicht im Moment? Ja, das geht eigentlich alles für Steuern, Versicherung und großen Teil für Tank drauf. Das wollte ich gerade sagen. Da geht das ganze Geld geht in das Auto rein. Ja. Wie viele Stunden in der Woche verbringst du nicht fahrend, sondern bastelnd und putzend und weiß ich mit an dem Auto? Ja, also derzeit ist der eigentlich so gut, wie er ist, aber ich habe da schon weitere Projekte in Aussicht, dass er eigentlich nochmal so 100 PS eigentlich nochmal vertragen könnte. Aber der TÜV wird es nicht abnehmen. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das regeln. Also da überlege ich mir noch was. Nichts Illegales, komm, hör auf. Ja, das kriegen wir schon hin. Nee, nichts Illegales. Ist scheiße. Mach es im legalen Rahmen. Hast immer noch genug Spaß. Ja, vielleicht kriege ich das auch eingetragen, aber das wird dann nochmal eine Stange Geld kosten. So, mal gucken. Und das machen auch viele so, also nicht in dem Leistungsrahmen, aber schon so vom Technischen. Ja, das machen schon viele und die haben das auch eingetragen gelassen und dann wird man sich darum kümmern. Wenn der TÜV wieder fällig ist, dann muss man da ein bisschen was dran machen und dann denke ich, kommt er auch da drüber. Marius, nochmal zu dem Geld, was das Auto frisst. Du kriegst das so geregelt mit deinem kleinen Einkommen im Moment? Nicht ganz. Was heißt das? Ja, also ich habe halt um das Auto halt, also das Auto habe ich mir selbst gekauft, das habe ich mir zusammengespart. Mhm. Aber halt die Teile und etc., das ist halt eigentlich von meinen Eltern und meiner Oma bezahlt. Aber die wissen da nichts von. Moment, das ist von der Oma bezahlt? Ja, aber die weiß da nichts von. Die weiß davon nichts? Nee. Also, du sprichst in Rätseln, heißt das, du hast die beklaut oder wie? Ja, nicht beklaut, ich würde eher sagen entwendet. Also ich habe mal ein Sparbuch von der genommen so oder ein bisschen Schmuck und dann habe ich das halt in die Karre gepumpt. Du willst mich jetzt nicht verarschen. Warum sollte ich dich verarschen, Domian? Ja, wenn du sagst, nicht geklaut, sondern entwendet. Wo ist denn bitte dein Unterschied, wenn du das Sparbuch der Oma plünderst? Ja, im Prinzip ist es ja das Gleiche. Jetzt hört der Spaß wirklich ganz bei mir auf. Also ein bisschen Verständnis habe ich aber für diesen ganzen Autokram, aber nicht auf so einer Basis. Du beklaust deine Oma, Mensch. Ja, also... Nee, nicht ja. Ja, oder später werde ich das ja eh erben. Ist doch egal. Ist doch, was ist das für ein Argument? Du beklaust eine alte Frau. Die hat du gehst an ihr Sparbuch. Wie viel Geld hast du da schon runtergenommen? Ja, also weiß ich jetzt nicht genau, wie viel... Doch, also, weißt du. Komm, erzähl mir nichts. Ja, also von meinen Eltern und meiner Oma insgesamt habe ich halt die 30.000 ins Auto gesteckt, ne? So ungefähr. Du hast 30.000 Euro quasi in das Auto reingesteckt noch? Ja. Auf dem Kaufpreis draufgelegt? Ja, sonst hätte, also Serie hat das Auto 250 PS, sonst hätte ich da keine 600 PS rausholen können. So, und diese 30.000 Euro, hast du irgendwie laviert von der Oma und deinen Eltern? Ja, also wir sind jetzt keine arme Familie, so, also wir haben schon, also meine Eltern und meine Oma haben schon viel Geld so gespart. Wie hast du das denn von den Eltern? Ja, auch über Sparbuch. Also wir sind hier so eine kleine Stadt und da kennt man sich halt in der Sparkasse und dann habe ich halt das Geld und nach immer abgeholt. Aber du musst doch erstmal an das Sparbuch von deinen Eltern kommen. Ja, das liegt im Schränkchen in der Schublade. Und die sehen doch dann, dass da was abgenommen wurde und keine geringe Summe. Nee, die gucken da nicht so oft drauf. Also fast gar nicht so. Nur wenn irgendwie richtig Not am Mann ist, dann gehen die da dran. Sind halt die letzten Reserven, sage ich jetzt mal, wenn alles scheitert. Wie viel ist denn da auf dem Sparbuch zum Beispiel von der Oma? 200.000 Euro. Und von den Eltern? Also 100 oder so, also 75 oder so. Also mal 100. Fette Summen. Ja. Was würden denn deine Eltern sagen, wenn die das dann... Irgendwann kriegen sie es ja raus. Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Wie sind die denn drauf? Sind die da locker drauf und sagen, nicht schlecht, Marius? Kannst du... Ja, das wäre schön. Ich weiß es einfach nicht, wie die reagieren. Eigentlich sind die locker so, aber wenn es halt um Geld geht, das ist ja nochmal eine andere Sache, ne? Marius, ich würde dich aus dem Haus schmeißen, wenn du mein Sohn wärst. Das macht man einfach nicht. Wir reden immer von Respekt den anderen Menschen gegenüber. Du willst ja auch nicht, dass jemand einfach an dein Geld geht und sich da irgendwie das Geld einfach so verdampfen lässt, verballert. Ja, ist ja nicht verballern, das ist ja eigentlich. Ja, komm hör auf. Das komm, ist ja nicht weg. Ja, komm hör auf. Da müssen wir auf der also Ebene müssen wir nicht diskutieren. Wir müssen nicht diskutieren, für was du nimmst es dir illegal. Ja. So, und interessiert es keine Katze, was du mit dem Geld machst. Du nimmst es illegal. Und wenn man von dir, von deinem Geld, jemand illegal was nehme, wärst du stinksauer. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, aber du musst auch die andere Seite sehen. Nee, oder? Will ich nicht sehen. Ich will, dass du ein ordentlicher Kerl bist. Ja, und so bist du kein ordentlicher Kerl, wie du es jetzt machst. Ja, ich habe eigentlich auch schon überlegt, irgendwie das Geld wieder zurückzuzahlen. Weil das Auto ist ja eigentlich ganz gut auf der Straße so. Vielleicht ein paar Rennen fahren, dann hätte ich das bestimmt wieder drin so. 30.000 Euro wirst du nicht so schnell rauskriegen. Doch. Ja? Also das geht relativ schnell an der Zeche Ewald. Fährst du Rennen und da kannst du so viel Geld machen mit? Ja. Okay. Das geht. Hab ich keine Ahnung. Also weil ich da einfach alle zersägen würde so. Mit der Karre, da muss erstmal einer kommen, der dagegen stemmt. Mensch, Marius. Ja, ich fände das toll, wenn du es machen würdest. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass du es nicht machst, so wie du mir rüberkommst. Ah, doch. Ja? Doch. Auf Rennfahren hätte ich schon Lust, ja. Okay. Also das sind jetzt auch keine öffentlichen Veranstaltungen, ne? Nicht, dass du jetzt was Falsches denkst. Nein. Ich glaube, wir haben so alles ausgetauscht und du hast meine Meinung jetzt gehört. Ja. Und ich würde mich... Also du findest das mit den Rennen eigentlich eine gute Idee, oder? Ich kann diese Rennen nicht beurteilen. Wenn das alles ordentlich organisiert ist und man da Preisgelder kriegt, wenn man gewinnt, soll mach es. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich kann immer beurteilen, was du mit deiner Oma und deinen Eltern machst. Ja. Und ich kann beurteilen, wenn du illegal das Auto aufpumpst. Ja. All das ist nicht in Ordnung. Okay. Ja, wenn du, ja. In diesem ja, Sinne. Ich werd mir da was überlegen. Fände ich sehr gut. Ja. Alles Gute. Ja. Ja, kannst du noch mal kurz dranbleiben? Ich zeig dir noch mal was von dem Auto. Jetzt kommt wahrscheinlich der Motorengeräusch. Ja? Kein Motorengeräusch. Dann machen wir weiter mit der Sandra. Sandra ist 35. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin da in so einer doofen Situation mit so einem, ja, mit meinem guten Freund eigentlich. Mhm. Guter Freund, also nicht mit, also ihr habt nichts miteinander. Doch. Doch. Seit anderthalb Jahren leben wir hier quasi wie in einer Beziehung. Und warum, seid ihr keine Beziehung? Weil er keine Gefühle für mich hat, sagt er. Aber trotzdem lebt er wie in einer Beziehung. Richtig. Er ruft mich. Er schreibt mir immer jeden Tag sofort und ich bin immer direkt jeden Tag nach der Arbeit mit ihm und wir verbringen unsere ganze Freizeit miteinander und ich tue alles für ihn, ich koche für ihn. Wir leben da wie in einer Beziehung. Ich mache danach die Küche sauber. Ihr wohnt auch in einer Wohnung? In einem Haus. In einem Haus. Mhm. Das ist mein Nachbar sozusagen auch. Mhm. Du bist verliebt in ihn. Total. Total. Das weiß er auch. Aber er nicht in dich. Nein, sagt er. Aber ihr schlaft miteinander. Ja. Das macht er mal so mit. Ja, also ich habe auch oft mit ihm Diskussionen darüber geführt, dass mir das wehtut und dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und dass ich mir das anders vorstelle. Und jedes Mal geht er auch ein Stück weit drauf ein und gibt mir ein bisschen was von dem, was ich mir wünsche oder gibt mir somit so ein bisschen Hoffnung. Aber ich habe so das Gefühl, das ist nur so ein Hingehalte. Aber er sagt nach wie vor, dass er nicht in dich verliebt ist. Richtig, er hat keine gleichen Gefühle für mich und ich brauche mir auch keine Hoffnung machen. Was willst du noch mehr hören? Weiß es nicht. Ich komme einfach nicht von ihm los. Das Problem ist, die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich war 15 Jahre verheiratet mit meinem Mann. Der hat mich mich erst verlassen, Weihnachten 2013. Und ist dann zu mir zurückgekommen. Aber in der Zeit, wo mein Mann mich verlassen hat, habe ich mich halt mit ihm angefreundet. Rein platonisch, wirklich die ganze Zeit. Das heißt, er war immer sehr wichtig für dein Leben. Richtig. Er ist wirklich mein bester Freund. Aber alles, Sandra, alles egal, was passiert ist. Wenn der das so sagt, ist es eine ehrliche und klare Ansage. Ja. Da kannst du 10-mal erklären, warum er für dich wichtig ist. Dadurch entfachst du bei ihm keine Liebe. Nee, er hat auch teilweise so gesprochen, dass ich halt irgendwie Hoffnung hatte ein bisschen. Vielleicht hält er dich auch ein bisschen hin, weil er das auch bequem findet, dich zu haben. Richtig. Das denke ich nämlich auch, dass er irgendwie die Situation nur ausnutzt, solange wie er mich braucht, weil jetzt plötzlich... Hat er jetzt seit 2 Wochen, habe ich so ein komisches Gefühl, ist auch alles merkwürdig, hat er so eine gute Freundin wieder getroffen, plötzlich nach ganz vielen Jahren. Mhm. Jetzt hat er auch plötzlich am Wochenende dann gesagt, er trifft sich jetzt mit der, aber sie ist nur eine gute Freundin und ich brauche mir da keinen Kopf machen. Die hat auch einen Freund, die hat wirklich einen Freund, das weiß ich. Ich habe das alles ein bisschen verfolgt über Facebook und so. Aber ganz schnell kann da eine andere Frau sein bei ihm. Richtig. Das muss nicht sie sein, es kann doch irgendeine andere Frau sein. Mensch, Sandra, ich rate dir ganz dringend, dich zurückzuziehen. Damit du nicht ständig und ständig und ständig verletzt wirst. Und wenn es dir noch so schwer fällt, du musst da auf Distanz gehen. Weil er halt alles für mich ist. Er war halt alles für mich dann sofort auch. Ne? Nach dieser Trennung von meinem Mann war er für mich da. Alles geschenkt, glaube ich dir. Aber er ist nicht in dich verliebt und er wird es auch nie sein. Meinst du, kann man so, geht das? Kann man anderthalb Jahre wie mit jemandem in einer Ehe leben und einfach sagen, ich habe null Gefühl für denjenigen? Ja, finde ich schon. Wie geht das? Das geht. Ich finde es nicht in Ordnung von ihm, dass er das so macht. Weil er muss wissen, was er dir damit antut, dass er dir immer wieder neue Hoffnung macht. Aber immerhin hat er diesen Satz gesagt. Er sagt es immer wieder, ja, um sich zu retten irgendwie damit. Aber genau, er handelt anders. Ja, egal. Wenn er bei mir im Bett liegt und mich umarmt und mich kuschelt, mich küsst. Täuschung. Das ist Täuschung. Das ist süßes Gift. Er sagt ja sogar, er kann das trennen. Für ihn bedeutet das nicht. Das ist ja nur Sex für ihn. Sandra, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich kann dir das nur noch mal ganz vehement sagen. Geh auf Distanz zu diesem Mann. Du schadest dir und du verletzt dich selbst so sehr damit. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Sandra, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio, das Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao, ciao.